Fragen Sie sie nach dem Dolch, den Jimmy aus Korea mitgebracht hat. Und fragen Sie sie, wer ihn von der Wand genommen hat und wo er jetzt ist. Fragen Sie sie, was sie draußen zu suchen haben in der Nacht, wenn andere Leute schlafen. Und fragen Sie sie nach der Nacht, in der Jimmy mit blutbeschmierten Händen nach Hause kam. Jetzt aber Schluss, Delia. Und fragen Sie sie, was sie vom netten Mann wissen. Wer ist das, Delia? Er. Dann gehen Sie jetzt. Oh, ich gehe. Keine Angst. Aber bildet euch bloß nicht ein, ihr hättet mich hinausgeworfen. Ich gehe aus eigenem freien Willen. Und verbessern werde ich mich. Delia? Was wollen Sie denn noch? Erstens dir gratulieren, dass du dich verbessern wirst. Zweitens dich warnen. Warnen? Wovor? Deinen Mund nicht zu voll zu nehmen. Aber es ist doch die Wahrheit. Wie du sie siehst, vielleicht. Das verstehe ich nicht. Dann verstehst du vielleicht das. Ich habe dich aus dem Waisenhaus geholt, was ich oft genug bedauert habe. Und ich kenne dich besser als irgendjemand sonst. Ich weiß, dass du keine Freunde hast. Was soll das heißen?